Sie sind betrunken. Versündigen sich. Uns geht es nichts an. Komm, sagt der Vater. Er aber umfasst den Vater mit beiden Armen. Es schnürt ihm die Kehle zu. Er will Atem holen, schreien und er erwacht. Er erwachte, ganz in Schweiß gebadet, mit feuchten Haaren, schwer atmend, und fuhr auf, zitternd vor Entsetzen. Gottlob, es war nur ein Traum, sagte er, setzte sich auf unter dem Baum und holte tief Atem. Aber was ist mit mir? Fange ich an zu fiebern? Was für ein grässlicher Traum! Sein ganzer Körper war wie zerschlagen. In seiner Seele war es wirr und dunkel. Er stützte die Ellenbogen auf die Knie und hielt sich mit beiden Händen den Kopf. »Mein Gott«, rief er aus, »werde ich denn wirklich ein Beil nehmen, ihr damit auf den Kopf schlagen, den Schädel zerschmettern, in klebrigem, warmen Blute tasten, das Schloss aufbrechen, stehlen und zittern, mich verstecken?« Ganz mit Blut bedeckt? Mit einem Beil? Gott, werde ich es denn wirklich tun? Es durchschauerte seinen ganzen Körper, als er das aussprach. Aber was ist denn mit mir? Fuhr er fort, sich aufraffend und mit tiefem Staunen. Ich weiß doch, dass ich das nicht werde aushalten können. Warum habe ich mich dann bis jetzt damit gequält? Gestern schon, als ich hinging, diese Probe zu machen. Gestern begriff ich doch vollkommen, dass ich es nicht kann. Was will ich denn jetzt noch? Warum konnte ich bis jetzt noch zweifeln? Ich sagte mir doch schon gestern, als ich die Treppe hinunterging, dass es gemein, niedrig, schuftig wäre. Mir wurde je schon beim bloßen Gedanken übel, und ein kalter Schauer ging mir durch alle Glieder. Nein, ich werde es nicht aushalten, ich werde es nicht aushalten. Mag es auch keinen einzigen Fehler in diesen Berechnungen geben, mag all das, was in diesem Monat beschlossen wurde, klar wie der Tag und richtig wie eine mathematische Formel sein. Herrgott, ich werde mich ja doch nicht dazu entschließen können. Ich werde es ja nicht aushalten, nicht aushalten. Was ist denn mit mir? Was denn immer noch?